Yeah. MC Sando, Koma, Spencer. Yeah. Ich höre sie immer wieder labern, rappe alberner Scheiß. Häng das Mic mal an den Nagel, es wär endlich soweit. Ich sollte langsam mal verstehen, ich sei zu alt mit der Zeit. Doch sie wollen einfach nicht begreifen, finde halt, wenn ich schreib. In Sachen Rap scheiß ich auf deine Meinung, weiß, was ich will. War du dein, ich werd erwachsen, für mich Pfeiler-Skills. Die Reise geht grad los, drück so richtig aufs Gas. Verdammt, heute wird gerappt, vielleicht beiß ich morgen ins Gras. Was hier passiert, kommt nie wieder so an Start. Und wenn bei euch gar nichts mehr geht, dann war vielleicht doch nie was da. Wenn man was wirklich will, zieht man's auch durch. Ich bin so irgendwie auf Rap, da ist der Beat doch mal wurscht. War jetzt immer noch wie damals mit Begeisterung und Euphorie. Feuer wie am ersten Tag, Gasche, Regen, Streust auf Beats. Kids in Alters, wenn der Papa mal das Mic zerstört. Der Typ beschreibt gestört, Kleid, Flug, Geburt. Kein Bock auf Zwangsjacke, dies hoff ich das nicht mehr. Scheiß auf halbvolle Gläser, das passt nicht mehr. Weil ihr nach unten schaltet, muss ich's nicht auf. Solange mein Herz für etwas braucht, geb ich die Sache nicht auf. Kein Bock auf Zwangsjacke, dies hoff ich das nicht mehr. Scheiß auf halbvolle Gläser, das passt nicht mehr. Weil ihr nach unten schaltet, muss ich's nicht auf. Solange mein Herz für etwas braucht, geb ich die Sache nicht auf. Nein, noch lange nicht am Ende meiner Reise, will so viel noch sehen. Weiter auf Bühnen stehen, die Ampel springt auf grün gehen. Und niemals ausruhen, eher noch ne Schippe drauf tun. Ich kann einfach nicht anders, renn bergauf, ihr chillt in Hausschuhen. Ich bleibe dran, obwohl ihr sagt, der Scheiß ist Kinderkram. Ich hätte doch nie vom Leben gerappt, als wir noch Kinder waren. Denn vieles, was ich heute erzähle, feier und auf Beat switche, ist nicht frei erfunden und präpariert wie so eine Skipiste. Rap-Musik ist zeitlos, nur Regeln für mich Kraft. Futter, Antrieb und Ventil, Sauerstoff, niemals Land unter, keine letzte Haltestelle. Nein, ich fahre weiter Richtung Bielefeld. Presch mit Kummer vor, in Richtung Ziel zerfällt. Euer Kartenhaus errichten wir eine neue Stadt. Schrauben weiter dicke Bretter, während ihr echt keine Beute macht. Ja, ich spreng die Fesseln, befrei mich so wie Copperfield. Ratzfatze, neue Platte, die dir deinen Kopf verbiegt. Kein Bock auf Zwangsjacke, dies darf ich das nicht mehr. Scheiß auf halbvolle Gläser, das passt nicht mehr. Weil ihr nach unten schaltet, muss ich's nicht auf. Solange mein Herz für etwas braucht, geb ich die Sache nicht auf. Kein Bock auf Zwangsjacke, dies darf ich das nicht mehr. Scheiß auf halbvolle Gläser, das passt nicht mehr. Weil ihr nach unten schaltet, muss ich's nicht auf. Solange mein Herz für etwas braucht, geb ich die Sache nicht auf.